CDU-Bürgerfest in Berlin-Pankow. Die Christdemokraten spendieren ein Fass Bier, 100 Bratwürste und natürlich ihren Spitzenkandidaten Frank Henkel. Der Innensenator lobt seine Regierungsbilanz. 1000 neue Stellen bei der Polizei, 200 bei der Feuerwehr, den Verfassungsschutz um 25% aufgestockt. Und ich finde, das ist angesichts auch der Gefahren durch den islamistischen Terrorismus die richtige Antwort, die wir geben müssen. Es kann nicht sein, dass wir eine Situation haben, wo die Grünen in ihrem Programm schreiben, dieser Verfassungsschutz ist nicht zeitgemäß. Die Welt ist unsicherer geworden, aber ich kümmere mich um eure Sicherheit. Das ist die Botschaft von Frank Henkel. Die Christdemokraten haben in den letzten Wochen ihren Wahlkampf auf das Thema innere Sicherheit zugespitzt. Sie wollen die Videoüberwachung ausweiten und die Polizei mit Elektroschockern ausrüsten. Die Berliner sollen sich wieder sicher fühlen. Ich persönlich bin nicht hier verunsichert. Es mag Gegenden geben, wo das zutrifft, aber hier eigentlich nicht. Sagt diese CDU-Wählerin. Und die beiden Rentner, die gerade beherzt in ihre Wurst beißen, ergänzen. Na, wichtig ist mir die Sicherheit in meinem Wohngebiet. Ja? Und die halte ich für nicht gewährleistet. Wenn ich aus meinem Haus hier rübergehen will zu dieser Gaststätte, dann muss ich durch die Dunkelheit laufen. Und da kann ich ohne Begleitung gar nicht gehen. Ich gehe nicht gerne im Dunkeln spazieren oder im Dunkeln kommt man nicht gerne nach Hause. Und wenn es so dunkel ist, gehen wir oft nicht runter. Dieses Ehepaar fühlt sich also unsicher, aber nicht wegen einer vagen Bedrohung durch islamistische Terroristen, sondern schlicht und einfach, weil vor ihrer Haustür die Straßenbeleuchtung fehlt. Den Rentnern könnte also mit ein paar Laternen schnell geholfen werden, eher als die Polizei mit mehr Waffen auszurüsten. Berlinerinnen und Berliner sind im Bundesvergleich am entspanntesten und weniger von Ängsten geplagt als Brandenburger oder Mecklenburger. Das zeigt die jährliche Studie Die Ängste der Deutschen eines großen Versicherungskonzerns. Parteien, die die Ängste der Menschen für ihre Politik ausnutzen, kommen in Berlin nicht so gut an wie in anderen Ländern, meint deshalb auch SPD-Wahlkampfberater Frank Staus. Berlin hat einen permanenten Umbruch, hat einen enormen Bevölkerungsaustausch. Also wir haben, glaube ich, seit den 90er Jahren über 1,5 Millionen Menschen, die zugezogenen sind. Das verändert eine Kultur völlig. Wir wissen auch aus vielen Umfragen, dass die Berliner natürlich auch wesentlich anders ticken als die Leute in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Also da gibt es schon auch einen Unterschied. Die Leute sind ja bewusst in Berlin, gerade auch die, die zugezogen sind, und die kommen mit einem Lebensgefühl in diese Stadt rein. Zum Berliner Lebensgefühl gehören auch viele Einwanderer muslimischen Glaubens. Deshalb setzt SPD-Wahlkampfberater Staus auch bewusst auf ein Plakat, auf dem eine Muslima mit blassrosa Kopftuch zusammen mit SPD-Spitzenkandidat Michael Müller zu sehen ist. Auch diejenigen, die kommerziell vom Berliner Lebensgefühl profitieren, mischen sich in den Wahlkampf ein. Auf Plakaten in den hauptstädtischen Clubs ist zu lesen, lieber international zusammen als national allein. Ja, wichtig ist mir, dass Berlin liberal bleibt und fair und transparent. Das soll halt so bleiben. Also Offenheit und Internationalität, Freiheit natürlich auch. Sagt dieser junge Musiker. Allerdings geht die politische Großwetterlage nicht spurlos an den Hauptstädtern vorbei. Das von vielen beschworene Lebens- und Partygefühl findet sich eher im Zentrum Berlins. Am Stadtrand, besonders im Osten, wohnen diejenigen, die sich abgehängt und unsicher fühlen. Unter anderem Russlanddeutsche, Osteuropäer. Das war das beste, sicherste Land der Welt. Das ist nicht mehr sicher. Und das ist nicht Eindruck nur von mir, sondern von meinen Freunden, Bekannten. Zum Beispiel die Nachbarinnen sagen zu mir, ich lasse meine Tochter nach 20 Uhr nicht mehr Gassi gehen. Die rechtspopulistische AfD setzt genau dort an. Dem Spitzenkandidaten Georg Pasterski, einem ehemaligen Bundeswehroffizier, kommt es in puncto Kriminalitätsbelastung nicht auf harte Fakten an, sondern auf gefühlte Wahrheiten. Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Perception is reality. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Uns unterscheidet, dass ich alles dafür tue, dass wir mit den Ängsten dieser Menschen nicht spielen, sondern dass ich versuche, die Polizei in die Lage zu versetzen, auch entsprechend zu reagieren. Die Ängste verstehe ich und wir müssen mit diesen Ängsten umgehen. Entgegnet CDU-Spitzenkandidat und Innensenator Frank Henkel, um Sachlichkeit bemüht. Doch er weiß auch, viele treffen ihre Wahlentscheidung aus dem Bauch heraus. Starkes Berlin plakatieren deshalb die Christdemokraten. Mut zur Freiheit, die Grünen. Ähnlich die SPD mit Berlin bleibt frei. Sicherheit oder Freiheit? Wer das Lebensgefühl der Hauptstädte am besten getroffen hat, wissen wir am Sonntag, dem 18. September um 18 Uhr.